Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich bin heute hier zusammen mit der Sasa. Und wir wollen uns mal so ein bisschen unterhalten über die Öffentlichkeitsarbeit in NRW. Und wir wollen vor allem ganz gerne so ein bisschen die Werbetrommel mal rühren und ein paar Leute dafür begeistern, doch bei uns bitte mitzumachen. Erstmal hallo Sasa. Hallo Britta und hallo ihr da draußen. Sasa, vielleicht magst du ja schon mal so ein bisschen erzählen. Wir haben ja die AGÖA, hat sich ja so ein bisschen was getan in den letzten Wochen. Was wir denn da so geändert haben und wie das jetzt so abläuft. Genau, ich kann ja einfach mal anfangen. Es hat sich ein bisschen was getan. Unser ehemaliger Pressesprecher schafft es aus beruflichen Gründen nicht mehr. Deswegen hat sich da im Team einiges Neues ergeben. Da bin ich jetzt Hauptansprechpartnerin für die Presse und kümmere mich um die proaktive Pressearbeit. Und die Britta macht Koordination, kümmert sich um Pressemitteilung und dergleichen. Und im Zuge dessen haben wir auch in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit ein wenig was angepasst. Es gibt jetzt einige Teams, die gab es auch schon vorher. Wir haben das einfach nur noch mal auf Papier gebracht, damit man das Ganze dann auch schön sehen kann, wer für was Ansprechpartner ist. Also da gibt es beispielsweise das Team Pressemitteilungen, Lektorat, das Team Krähennest, das ja auch schon vorher wunderbar funktioniert hat und bestand. Dann haben wir ein Team, was sich um Termine kümmert. Und jetzt musst du mir gerade mal weiterhelfen, Britta. Ja, wir haben ein Team, das guckt, welche Artikel über uns veröffentlicht worden sind. Und dann haben wir noch ein Orga-Team, das guckt, ob irgendwelche organisatorischen Dinge anstehen, wie zum Beispiel den Tag der AGÖA, vor ein paar Wochen hatten wir auf jeden Fall einen Tag der AGÖA. Und da soll das Orga-Team dann halt so ein bisschen unterstützend tätig sein. Genau, damit versuchen wir halt einfach auch die Kompetenzen da ein Stück weit zu bündeln und dann auch für die einzelnen Bereiche feste Ansprechpartner zu haben. Also da geht es nicht darum, irgendwelche Koordinatorenfunktionen oder dergleichen einzunehmen, sondern einfach nur ein bisschen strukturierter arbeiten zu können. Ja, genau. Also es war ja bis jetzt immer so in der AGÖA, dass es eh immer schon so war, dass bestimmte Leute sich auch um bestimmte Bereiche gekümmert haben. Es waren da auch schon immer dieselben Leute, die eine PM mitgeschrieben haben, dieselben Leute, die Social Media bedient haben. Es war aber immer für Außenstehende sehr, sehr schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn es dann irgendeine Anfrage gab. Deswegen war dann die Überlegung, das Ganze so ein bisschen in Teams zu unterteilen. Und das klappt toi, toi, toi, bis jetzt eigentlich so recht gut. Das Einzige, was uns ganz, ganz dringend fehlt, ich glaube, das hört man von allen Seiten, aber das ist bei uns halt leider auch so, dass wir wirklich ganz dringend Unterstützung nochmal brauchen, mit Manpower, einfach von Leuten, die Lust haben, ein bisschen mitzuschreiben, vor allem Leute, die vielleicht auf Kreisverbandsebene schon Pressemitteilungen schreiben, die auf Kreisverbandsebene vielleicht auch schon Lektorat machen, da hapert es ganz massiv dran. Und wenn ich das nicht erwähne, dann werde ich von den Kollegen vom Krähennest geschlagen. Also die brauchen auch ganz dringend Unterstützung von Leuten, die Lust haben, Pressemitteilungen einzulesen. Da muss man sich echt nicht bange davor machen. Das ist keine hohe Kunst. Da kann man recht schnell lernen, wie das funktioniert mit den Programmen. Und gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der sowas Ähnliches sowieso schon macht und da Lust hat, einfach noch zum Beispiel Pressemitteilungen mit einzusprechen, Podcast mitzusprechen. Das Krähennest ist jetzt im Moment auch wieder daran beteiligt, das Wahlprogramm einzusprechen. Und das ist einfach wichtig dafür, dass unsere Partei so barrierefrei wie möglich ist. Und das von daher ist das sehr erstrebenswert, dass wir das beibehalten und dass es nicht einfach nur an fehlender Manpower dann irgendwann scheitert. Genau, ihr könnt euch ja sicher vorstellen, jetzt insbesondere im Wahlkampf ist es so, dass die Öffentlichkeitsarbeit eben massivst gefragt ist und da ganz viel auf uns zukommt. Britta und ich sind halt eben auch schon viel damit beschäftigt, die Telefonate entgegenzunehmen, selber auch proaktiv zu arbeiten, Kontakt halten zu den einzelnen Journalisten und den Medien. Und gerade insbesondere eben, was das Schreiben der Pressemitteilung angeht, kommen wir doch manchmal wirklich in zeitliche Bedrohung, weil da geht es um Timing, da müssen die Sachen rechtzeitig raus. Und da brauchen wir wirklich ganz, ganz dringend Hilfe. Derzeit ist es auch so, dass wir aufgrund des personellen Mangels Lektorat nicht von Pressemitteilungen trennen können. Das manchmal ein bisschen ungünstig ist, weil es sollte in der Regel ja schon so sein, dass nicht die Leute, die die Pressemitteilung schreiben, auch das Lektorat machen. Also auch wenn ihr wirklich nur eine Stunde in der Woche Zeit habt oder zwei, wie auch immer, ganz egal, oder nur auf Abruf zwischendurch mal könnt, es wäre ganz, ganz klasse, wenn ihr euch da bei uns melden könntet. Genau. Wie gesagt, also es allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit in NRW werden da Leute gesucht. Und wie gesagt, macht euch nicht bange. Beißt bei uns eigentlich auch niemand. Und wenn ihr da am Anfang Unterstützung braucht, sind da mit Sicherheit Leute da, die auch gerne Unterstützung geben. Auch jetzt in Bezug auf das Krähennest. Von daher nicht bange machen, wenn ihr Bock habt, was zu machen, dann meldet euch bitte, das wäre ganz toll. Genau, da könnt ihr uns beide jederzeit ansprechen. Wie gesagt, wie Britta gerade schon sagte, für alle Bereiche, egal für was ihr euch da interessiert, einfach melden. Wir beißen nur ab und zu mal. Aber eigentlich sind wir ganz lieb und meistens lassen wir auch die Peitsche und die Gerte zu Hause. Meistens. Okay, Sasa, ich glaube, dann haben wir eigentlich schon das gesagt, was wir gerne sagen wollten, oder möchtest du noch was ergänzen? Nee, also ansonsten fällt mir dazu erstmal nichts ein, außer dass ich mich wirklich wahnsinnig freuen würde, wenn wir das Team noch ein bisschen aufstocken könnten und da auch gemeinsam dann Motivation und Anschub für den Wahlkampf in die breite Menge hinaustragen könnten und ja, da zusammen jetzt einen geilen Wahlkampf stemmen. Eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Menschen ganz glücklich machen, wenn wir auch für die ein bisschen die Werbetrommel rühren. Die kreative NRW, die leistet gerade ganz, ganz großartige Arbeit. Und ich glaube, die Leute gehen da ganz schön am Limit im Moment. Und die können mit Sicherheit Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr da euch in der Lage zu seht, die da zu unterstützen, wenn ihr da ein bisschen talentiert seid, wenn ihr Lust habt, da was zu machen, meldet euch bitte unbedingt bei den kreativen NRW, die sind da mit Sicherheit ganz dankbar für. Oh ja, wenn wir dann auch schon gerade dabei sind, dass wir da noch für andere ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich glaube, dass auch die Wahlkampfkoordination bzw. die Büroleitung in der Berti auch noch einiges an Unterstützung gebrauchen kann. Also ganz egal, wo ihr euch einbringen könnt, wenn ihr freie Zeit habt, meldet euch einfach bei uns allen. Wir finden auf jeden Fall was für euch. Eure Hilfe ist wirklich gefragt. Es sind derzeit relativ wenig Leute, die echt ganz, ganz viel Arbeit haben und sich derzeit von morgens bis abends den Arsch aufreißen. Das wäre großartig, wenn ihr euch da dann jeweils in den einzelnen Bereichen mit einbringen könntet. Genau. Langeweile muss gerade niemand haben. Nee, definitiv nicht. Den versorgen wir dann schon mit Arbeit. Genau. Okay, liebe Sasa, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt so an dieser Stelle und hoffen einfach, dass ein paar Leute sich motiviert fühlen und Bock haben, da mitzumachen und zu unterstützen. Weil das ist ja nun mal das, was die Piraten ausmacht, dass da einfach wirklich jeder mitmachen kann. Und das wäre ganz toll, wenn sie das dann auch tun. Genau, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Ich danke euch schon mal allen im Voraus und freue mich auf viele neue Gesichter und möchte mich verdammt. Kannst du das gleich rausschneiden? Ach komm, das ist doch sympathisch. Ich wollte mich einfach mal bei euch allen da draußen bedanken, weil ich finde es einfach ganz großartig, dass so viele Leute derzeit ehrenamtlich so viele Stunden am Tag kloppen, sich wirklich den Allerwertesten aufreißen für unsere Ziele, für unsere Vision. Da geht es nicht nur rein darum, dass wir jetzt im Wahlkampf sind, sondern es passieren derzeit einfach so schreckliche Dinge in dieser Welt, bei uns im Land. Dagegen müssen wir einfach angehen. Wir müssen da alle gemeinsam auf die Straße gehen, laut sein und unsere Position nach vorne bringen, weil wir sind aus meiner Sicht da die einzige Partei, die wirklich ein zukunftsträchtiges und nachhaltiges Programm hat. Und ja, ich freue mich einfach nur, bedanke mich ganz herzlich bei allen und hoffe, dass es ein wahnsinnig geiler Wahlkampf mit euch allen wird. Was ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Sasa. Dir auch. Danke, tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.